Die Veranstaltungen zum Gedenken an Genossen Kim Jong-il fanden jüngst in Deutschland, Bangladesch, Thailand, Benin und Südafrika statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen teil. Die Redner würdigten den Genossen Kim Jong-il, der mit dem Banner für Souveränität, Songun und Sozialismus, den Aufbau eines starken sozialistischen Staates und die Sache für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Souveränität der Menschheit zum Sieg geführt und bis zum Ende seines Lebens für das Glück des Volkes ununterbrochen die ganze Republik bereist hatte. Im Gedenktreffen in Südafrika wurde ein Telegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.